Sicht. Bayern 2 Radiotexte mit Judith Heidkamp. Er muss ein sehr beeindruckender Mensch gewesen sein. Ein Naturwissenschaftler und Atheist, dessen Glaube an Aufklärung und Vernunft so groß war, dass er sich der Herausforderung stellte, Zeuge zu sein. Der italienische Chemiker und Schriftsteller Primo Levi, der am 31. Juli 1919 geboren wurde und sein Leben lang Zeugnis abgelegt hat über die Realität des Vernichtungslagers Auschwitz. Dorthin verschleppten ihn die Nationalsozialisten im Februar 1944. Er überlebte die Zeit bis zur Befreiung des Lagers im Januar 1945 als Zwangsarbeiter unter kaum vorstellbaren Bedingungen. Ist das ein Mensch, heißt sein schon 2 Jahre nach dem Krieg erschienener Bericht. Und berichten hieß auch, sich dem Unglauben aussetzen, dem Nicht-Wissen-Wollen. Die Wahrheit der Opfer beleidigt den gesunden Menschenverstand, hat Hannah Arendt gesagt. Und das soll heißen, was so ungeheuerlich ist wie Auschwitz, kann nicht wahr sein. Das wollte kaum jemand hören oder glauben. Nach vielen, vielen Anstrengungen dieser Zeugenschaft, nach vielen schriftstellerischen Werken und Auftritten, als der Krieg schon 40 Jahre her war, starb Primo Levi. Möglicherweise hat er sich das Leben genommen, das weiß man nicht so genau, aber es ist gut denkbar, dass diese Bürde der Auseinandersetzung so schwer war, dass sie auch nach so langer Zeit zu schwer werden konnte. In den Radiotexten am Donnerstag liest Hans Krämer heute die ersten Kapitel aus »Ist das ein Mensch?« über die Ankunft in Auschwitz, über die Entmenschlichung, die zur Logik der Vernichtung gehörte und die als Zustand gezielt hergestellt wurde. Hans Krämer liest Primo Levi. Am 13. Dezember 1943 wurde ich von der faschistischen Miliz festgenommen. Ich war 24 Jahre alt, besaß wenig Einsicht, keine Erfahrung und einen ausgeprägten Hang, bestärkt durch die Absonderung, zu der mich seit nunmehr 4 Jahren die Rassengesetze verurteilt hatten, mich in meine eigene, recht wenig reale Welt zu verschließen, die von zivilisierten kartesianischen Schatten, aufrechten Jugendfreundschaften und blassen Mädchenbekanntschaften ausgefüllt war. Ich hatte mich einem abstrakten, gemäßigten Rebellionsgeist verschrieben. Es war mir nicht leicht gefallen, in die Berge zu gehen, um dort zusammen mit Freunden, die kaum mehr Erfahrung besaßen als ich selbst, etwas auf die Beine zu stellen, was, wie wir glaubten, eine zu Justitia e Libertà gehörende Partisanengruppe werden sollte. Es fehlten Verbindungen, Waffen, Geld und die Erfahrung, es sich zu beschaffen. Es fehlten die richtigen Leute. Dafür waren wir überlaufen von unqualifizierten Menschen mit guten oder bösen Absichten, die auf der Suche nach einer nicht vorhandenen Organisation, nach Kadern, nach Waffen oder auch nur nach einem Schutz, nach einem Unterschlupf, nach einem wärmenden Feuer, nach einem Paar Schuhe aus dem Flachland heraufgekommen waren. Damals wusste ich noch nichts von jener Doktrin, die man mir später im Lager so rasch beibringen sollte, wonach es des Menschen erstes Gebot ist, seine Absichten mit den geeigneten Mitteln zu verfolgen. Wer sich irrt, hat zu büßen. Also kann ich wohl nicht umhin, als gerecht anzusehen, was danach kam. 300 Schaften der Miliz, die in tiefster Nacht ausgerückt waren, um eine Partisaneneinheit zu überrumpeln, die bei weitem stärker und gefährlicher war als wir und sich im Nachbartal festgesetzt hatte, drangen in einer gespenstischen, verschneiten Morgendämmerung in unsere Unterkunft ein und brachten mich als verdächtige Person zutal. Bei den anschließenden Verhören zog ich es vor, mich als italienischen Staatsbürger jüdischer Rasse zu bezeichnen, denn ich dachte, ich könnte meinen Aufenthalt in jener selbst für evakuierte allzu abgelegenen Gegend nicht anders rechtfertigen, und ein Eingeständnis meiner politischen Aktivität würde Folter und den sicheren Tod zur Folge haben. Eine irrige Annahme, wie sich später herausstellte. Als Juden schaffte man mich nach Fossoli bei Modena, wo in einem großen, ehemals für englische und amerikanische Kriegsgefangene bestimmten Internierungslager die Angehörigen der zahlreichen Menschengattungen zusammengezogen wurden, die der neu konstituierten faschistisch-republikanischen Regierung nicht genehm waren. Bei meiner Ankunft also Ende Januar 1944, befanden sich etwa 150 italienische Juden im Lager. Doch innerhalb weniger Wochen stieg ihre Zahl auf über 600 an. Meistens waren es ganze Familien, die entweder, weil sie unvorsichtig gewesen waren oder weil man sie denunziert hatte, von den Faschisten oder den Nazis festgenommen worden waren. Einige wenige hatten sich freiwillig gestellt, weil sie das unstete Leben zermürbt hatte, weil sie mittellos waren, weil sie sich von einem festgenommenen Angehörigen nicht trennen wollten oder auch, welche Absurdität, weil sie mit den Gesetzen ins Reine kommen wollten. Darüber hinaus gab es dort etwa 100 internierte jugoslawische Soldaten und ein paar andere Ausländer, die als politisch verdächtig galten. Das Eintreffen einer kleinen deutschen SS-Einheit hätte selbst die Optimisten stutzig machen müssen. Aber man brachte es tatsächlich zu Wege, diese Neuerung unterschiedlich auszulegen, ohne zur selbstverständlichsten Schlussfolgerung zu kommen, sodass die Bekanntgabe der Deportation die Gemüter unvorbereitet traf. Am 20. Februar hatten die Deutschen das Lager sorgfältig inspiziert und dem italienischen Kommissar in aller Öffentlichkeit heftige Vorhaltungen gemacht, wegen der mangelhaften Organisation des Küchenbetriebes sowie der geringen Holzmenge, die zum Heizen ausgegeben wurde. Sie hatten sogar erklärt, dass bald eine Krankenstation eingerichtet würde. Aber am Morgen des 21. erfuhr man, dass tags darauf die Juden fortgebracht würden, alle ohne Ausnahme, auch die Kinder und die Alten und die Kranken. Wohin, wusste man nicht. Man hatte sich auf eine 14-tägige Fahrt einzurichten. Für jeden, der beim Appell fehlte, würden 10 andere erschossen werden. Nur eine Minderheit von Naiven und Phantasten hoffte immer noch beharrlich. Wir aber hatten uns des Langen und Breiten mit den polnischen und kroatischen Flüchtlingen unterhalten und wussten, was so eine Abfahrt bedeutete. Bei den zum Tode Verurteilten fordert die Tradition ein ernstes Zeremoniell, damit kundgetan werde, dass jede Leidenschaft und jeder Zorn nunmehr erloschen sind und dass der Akt der Gerechtigkeit nichts weiter als eine traurige Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft darstellt, sodass ihn selbst der Urteilsvollstrecker mit Pietät dem Opfer gegenüber verbinden kann. Man verschont deshalb den Verurteilten mit Dienstleistungen jeder Art, gewährt ihm Einsamkeit und, falls er es wünscht, jeden geistlichen Beistand. Man bemüht sich also, ihn weder Hass noch Willkür spüren zu lassen, sondern die Notwendigkeit, die Gerechtigkeit und zusammen mit der Bestrafung auch die Vergebung. Uns aber wurde das nicht gewährt, denn wir waren zu viele und die Zeit war zu kurz bemessen. Und schließlich und endlich, worüber hätten wir Reue empfinden und wofür Vergebung erlangen sollen? So ordnete der italienische Kommissar an, dass alle Dienste bis zur endgültigen Bekanntgabe weitergehen sollten. Darum blieb die Küche in Betrieb, die Reinigungskommandos arbeiteten wie gewöhnlich und sogar die Volks- und Oberschullehrer an der kleinen Schule gaben ihren allabendlichen Unterricht. Nur erhielten die Kinder an jenem Abend keine Hausarbeiten. Und es kam die Nacht. Und man wurde gewahr, dass menschliche Augen so eine Nacht nicht hätten erleben und überleben dürfen. Alle empfanden dies. Und keiner von den Wachen, kein Italiener und kein Deutscher, traute sich mit anzusehen, was Menschen tun, die wissen, dass sie sterben müssen. Jeder nahm auf seine Weise Abschied vom Leben. Einige beteten, andere betranken sich, wieder andere berauschten sich an letzter, abscheulicher Leidenschaft. Doch die Mütter sorgten die Nacht hindurch mit liebevoller Hingabe für die Reisezehrung, wuschen die Kinder und richteten das Gepäck, und in der Morgendämmerung hingen die Stacheldrähte voller Kinderwäsche, die der Wind trocknen sollte. Sie dachten auch an die Windeln, die Spielsachen, die Kissen und die hunderterlei kleinen Dinge, die ihnen wohl vertraut sind und von Kindern stets benötigt werden. Tätet ihr es nicht ebenso? Würde man euch und euer Kind morgen ums Leben bringen, gebt ihr ihm dann heute nicht zu essen? Wie Meuchlings traf uns das Morgengrauen. Als verbündete sich die neue Sonne mit den Menschen im Vorsatz, uns zu vernichten. All die verschiedenen Gefühle, die in uns rege waren, bewusste Ergebung, ohnmächtige Auflehnung, religiöse Hingabe, Angst und Verzweiflung, kulminierten nun nach der durchwachten Nacht in einem allgemeinen, unbeherrschten Wahnsinn. Die Zeit des Überlegens und des Entscheidens war abgeschlossen, und jede Äußerung der Vernunft zerrann in dem hemmungslosen Aufruhr. Überdem schmerzbringend wie Schwertstreiche, die in Zeit und Raum noch so naheliegenden guten Erinnerungen an zu Hause blitzartig aufleuchteten. Vieles wurde damals unter uns gesagt und getan, aber es ist besser, dass daran kein Andenken bleibe. Mit der absurden Präzision, an die wir uns später gewöhnen sollten, nahmen die Deutschen den Appell vor. »Wie viel Stück?« fragte der Oberscharführer zum Schluss. Und der Rottenführer stand stramm und meldete, es seien 650 Stück und alles stimme. Sodann verlud man uns auf Autobusse und brachte uns zum Bahnhof Carpi. Dort erwarteten uns Zug und Bewachung. Und dort bekamen wir die ersten Schläge. Das war so neu für uns und so unsinnig, dass wir keinen Schmerz empfanden, weder körperlichen noch seelischen. Nur tiefe Verwunderung. Wie kann man einen Menschen schlagen, ohne zornig zu sein? 12 Waggons waren es und wir waren 650. Mein Waggon fasste nur 45, aber er war klein. Jetzt hatten wir also vor unseren Augen und unter unseren Füßen einen jener berüchtigten deutschen Transportzüge, die nicht wiederkehrten und von denen wir, erschaudernd und immer etwas ungläubig, schon so oft gehört hatten. Es stimmte bis in alle Einzelheiten. Von außen verriegelte Güterwagen und drinnen Männer, Frauen und Kinder, erbarmungslos, zusammengedrängt wie Dutzend Ware, auf der Fahrt ins Nichts, auf der Niederfahrt in die Tiefe. Drinnen sind dieses Mal wir. Die Waggontüren waren sofort geschlossen worden. Doch erst abends setzte sich der Zug in Bewegung. Unseren Bestimmungsort hatten wir mit Erleichterung vernommen. Auschwitz. Damals für uns ein Name ohne Bedeutung. Aber er musste immerhin einem Ort dieser Erde angehören. Der Zug fuhr langsam und es gab lange, zermürbende Aufenthalte. Durch die Luke sahen wir die hohen, blassen Felshänge des Etschtals und die letzten Namen italienischer Städte vorbeiziehen. Um 12 Uhr des zweiten Tages kamen wir über den Brenner. Und alle erhoben sich. Aber keiner sagte etwas. In meinem Herzen dachte ich an die Rückkehr. Und ich malte mir grausamerweise aus, wie übermenschlich groß die Freude sein dürfte bei jenem anderen Grenzübertritt mit offenen Waggontüren, da keiner zu fliehen begehrte und dann die ersten italienischen Namen. Und ich blickte um mich und überlegte, wen alles von diesem armseligen menschlichen Staub das Schicksal anrühren werde. Von den 45 Menschen in meinem Waggon haben nur 4 ihr Zuhause wiedergesehen. Und es war der Waggon, der mit Abstand am meisten Glück hatte. Wir litten unter Durst und Kälte. Bei jedem Aufenthalt riefen wir laut nach Wasser oder wenigstens einer Handvoll Schnee, aber nur selten wurden wir gehört. Die Soldaten der Wachmannschaft wiesen jeden zurück, der sich dem Transport zu nähern suchte. 2 junge Mütter, ihre Kinder noch an der Brust, jammerten Tag und Nacht flehentlich um Wasser. Für alle nicht so quälend waren Hunger, Erschöpfung und Schlaflosigkeit, gemildert durch die Anspannung der Nerven. Die Nächte aber waren ein Albtraum ohne Ende. Wenige Menschen verstehen es, mit Würde in den Tod zu gehen. Und oft sind es nicht die, von denen man es erwartet. Wenige verstehen es, zu schweigen und das Schweigen des anderen zu achten. Unser unruhiger Schlaf wurde oft von lauten und nichtigen Streitereien unterbrochen, von Verwünschungen und blindlings gegen irgendeine lästige und unvermeidliche Berührung ausgeteilten Fußtritten und Faustschlägen. Durch die Luke bekannte und unbekannte Namen österreichischer Städte, Salzburg und Wien, dann tschechische, schließlich polnische Namen. Am Abend des 4. Tages wurde es empfindlich kalt. Der Zug fuhr durch endlose schwarze Fichtenwälder. Es ging merklich aufwärts. Der Schnee lag hoch. Es musste eine Nebenstrecke sein, denn die Bahnhöfe waren klein und lagen beinahe verlassen da. Während der Aufenthalte unternahm keiner mehr den Versuch, mit der Außenwelt in Verbindung zu treten. Wir, fühlten uns nun auf der anderen Seite. Es gab einen langen Halt auf freier Strecke. Dann ging es mit äußerster Langsamkeit wieder weiter. Schließlich blieb der Transport in tiefer Nacht endgültig stehen, inmitten einer dunklen, schweigenden Ebene. Zu beiden Seiten des Gleises sah man, soweit das Auge reichte, Reihen weißer und roter Lichter. Doch man vernahm nichts von jenem konfusen Dauergeräusch, das bewohnte Orte von weitem ankündigt. Nun, da der Rhythmus der Räder und jeder menschliche Laut verstummt waren, warteten wir beim kümmerlichen Schein der letzten Kerze darauf, dass etwas geschehen würde. Neben mir, und wie ich selbst zwischen Leib und Leib gedrängt, war während der ganzen Fahrt eine Frau gewesen. Wir kannten uns seit vielen Jahren, und das Unglück hatte uns gemeinsam betroffen, aber wir wussten nur wenig voneinander. Damals, in der Stunde der Entscheidung, sagten wir uns Dinge, die man unter Lebenden nicht sagt. Wir verabschiedeten uns, es war kurz. Jeder verabschiedete sich im Andern vom Leben. Wir hatten keine Furcht mehr. Mit einem Mal löste sich dann alles. Die Tür wurde krachend aufgerissen. Das Dunkel hallte wieder von fremden Befehlen, jenem barbarischen Gebell kommandierender Deutscher, die sich eines jahrhundertealten Ingrims zu entledigen scheinen. Vor uns erkannten wir einen ausgedehnten, von Scheinwerfern angestrahlten Bahnsteig. In geringer Entfernung eine Reihe von Lastautos. Dann war wieder Schweigen. Jemand übersetzte. Man hatte mit dem Gepäck auszusteigen und dieses längs des Zuges abzustellen. In einem Augenblick war der Bahnhof voller wimmelnder Schatten. Doch wir hatten Angst, jenes Schweigen zu brechen. Alle machten sich mit dem Gepäck zu schaffen, suchten sich, riefen einander, jedoch nur schüchtern und halblaut. Abseits standen breitbeinig und teilnahmslos ein Dutzend SS-Leute. Dann drängten sie sich zwischen uns und begannen mit leiser Stimme und steinernem Gesicht, uns rasch nacheinander in schlechtem Italienisch auszufragen. Nicht alle, nur einige wenige. Wie alt? Gesund oder krank? Und sie wiesen je nach der Antwort in zwei verschiedene Richtungen. Das Ganze spielte sich so lautlos wie in einem Aquarium oder wie in bestimmten Traumbildern ab. Wir hätten es uns apokalyptischer vorgestellt. Sie aber sahen aus wie gewöhnliche Ordnungspolizei. Es war verwirrend, entwaffnend. Jemand besaß den Mut, sich nach dem Gepäck zu erkundigen. Sie erwiderten, Gepäck nachher. Einige andere wollten sich nicht von ihrer Frau trennen. Sie sagten, nachher wieder zusammen. Viele Mütter wollten ihre Kinder nicht hergeben. Sie sagten, gut, gut mit Kind bleiben. Stets mit der gelassenen Sicherheit derer, die nichts als ihren tagtäglichen Dienst versehen. Aber Renzo verabschiedete sich einen Augenblick zu lange von Francesca, seiner Verlobten, und da streckten sie ihn zu Boden mit einem einzigen Hieb mitten ins Gesicht. Es war ihr tagtäglicher Dienst. In weniger als 10 Minuten wurden wir arbeitsfähigen Männer alle zu einer Gruppe zusammengestellt. Was mit den anderen geschah, den Frauen, den Kindern, den Alten, das konnten wir weder damals noch später in Erfahrung bringen. Die Nacht verschluckte sie ganz einfach. So, in einem Augenblick, meuchlings, verschwanden unsere Frauen, Eltern, Kinder. So gut wie keiner hatte die Möglichkeit, sich von ihnen zu verabschieden. Wir sahen sie noch eine Weile als dunkle Masse am anderen Ende des Bahnsteigs stehen. Dann sahen wir nichts mehr. Dafür tauchten im Licht der Scheinwerfer zwei Trupps von sonderbaren Gestalten auf. Sie gingen in Dreierreihen mit eigenartigem linkischem Schritt, hängendem Kopf und steifen Armen. Als Kopfbedeckung trugen sie seltsame Kappen und sie hatten lange gestreifte Kittel an, denen man auch nachts und von weitem ansah, dass sie dreckig und zerfetzt waren. Sie umgingen uns in einem weiten Kreis, so dass sie nicht in unsere Nähe kamen, machten sich schweigend daran, mit unserem Gepäck zu hantieren. Schweigend stiegen sie in die leeren Waggons, schweigend kamen sie wieder heraus. Wir sahen uns wortlos an. Alles war unbegreiflich und irrsinnig, aber eines hatten wir doch verstanden. Das war die Metamorphose, die uns erwartete. Morgen würden auch wir so aussehen. Ohne zu wissen wie, fand ich mich mit etwa 30 anderen auf ein Lastauto verladen, das mit voller Geschwindigkeit in die Nacht raste. Es war verdeckt und so konnte man nicht hinaussehen, doch an den Erschütterungen merkte man, dass die Straße viele Kurven und Schlaglöcher hatte. Waren wir denn ohne Bewachung? Und wenn man sich hinunterstürzte? Na, zu spät, zu spät. Es geht mit uns allen hinunter. Im Übrigen sollten wir bald merken, dass wir nicht ohne Bewachung waren. Eigenartig genug, diese Bewachung. Ein deutscher Soldat, er strotzt vor Waffen. Wir sehen ihn nicht, denn es ist stockdunkel. Aber wir spüren jedes Mal die Härte seiner Berührung. Wenn uns ein Stoß des Fahrzeugs alle nach rechts oder links zusammenwirft. Er knipst eine Taschenlampe an und statt zu rufen, »Weh euch, verworfene Seelen!« fragt er uns höflich einen nach dem anderen auf Deutsch und in einem merkwürdigen Kauderwelsch, ob wir Geld oder Uhren besäßen, die wir ihm geben könnten. Nachher brauchten wir das doch nicht mehr. Es ist kein Befehl und keine Vorschrift, sondern ganz deutlich eine kleine Privatinitiative unseres Charons. Das löst in uns Zorn und Lachen und eine eigentümliche Erleichterung aus. Die Fahrt dauerte nur etwa 20 Minuten. Dann blieb der Lastwagen stehen und man erkannte ein großes Tor und darüber die grell beleuchtete Schrift, die mich noch heute in meinen Träumen bedrängt. Arbeit macht frei. Wir steigen aus. Man bringt uns in einen großen, kalten, schwach geheizten Raum. Welchen Durst wir haben. Das leise Summen des Wassers in den Heizungsröhren macht uns rasend. Seit 4 Tagen haben wir nichts mehr getrunken. Immerhin ist da ein Wasserhahn, darüber ein Schild, dass man nicht trinken darf, weil das Wasser verunreinigt ist. Unsinn, das Schild ist doch bestimmt nur eine Verhöhnung. Sie wissen, dass wir es vor Durst nicht mehr aushalten, stecken uns in einen Raum, ein Wasserhahn ist da und Wasser trinken verboten? Ich trinke und fordere auch die Kameraden dazu auf. Aber ich muss ausspucken. Das Wasser ist lau und süßlich, es riecht nach Moor. Dies ist die Hölle. Heute in unserer Zeit muss die Hölle so beschaffen sein. Ein großer, leerer Raum und müde stehen wir darin. Und ein tropfender Wasserhahn ist da, und man kann das Wasser nicht trinken. Und uns erwartet etwas sicher Schreckliches. Und es geschieht nichts. Und noch immer geschieht nichts. Wie soll man da Gedanken fassen? Man kann keine Gedanken mehr fassen. Es ist, als seien wir bereits gestorben. Einige setzen sich auf den Fußboden. Tropfen um Tropfen verrinnt die Zeit. Wir sind nicht gestorben. Die Tür ist aufgegangen, ein SS-Mann kommt herein, er raucht. Er betrachtet uns ohne Eile, fragt dann, wer kann Deutsch? Einer aus unserer Mitte, den ich noch nie gesehen habe, tritt vor, er heißt Flash. Er wird unser Dolmetscher sein. Der SS-Mann hält eine lange, gelassene Ansprache. Der Dolmetscher übersetzt. Wir müssen uns in 5er Reihen aufstellen und untereinander 2 Meter Abstand halten. Dann müssen wir uns ausziehen, die Kleidung auf eine bestimmte Art zusammenbündeln, die Wollsachen auf die eine und den Rest auf die andere Seite tun und die Schuhe ablegen, dabei aber gut aufpassen, dass sie uns nicht gestohlen werden. Ja, von wem denn gestohlen? Warum sollte man uns die Schuhe stehlen? Und unsere Papiere und das bisschen, das wir in unseren Taschen haben und die Uhren. Wir blicken alle auf den Dolmetscher und er fragt den Deutschen und der Deutsche raucht und sieht ihn an, als sei er durchsichtig, als habe keiner gesprochen. Ich habe noch nie nackte alte Männer gesehen. Herr Bergmann trägt ein Bruchband. Er fragt Flash, ob er es ablegen soll und der Dolmetscher zögert. Aber der Deutsche versteht, spricht mit ernster Miene zum Dolmetscher und deutet dabei auf jemanden. Wir merken, wie Flash schluckt, dann spricht er, »Der Herr Hauptscharführer hat gesagt, er soll das Bruchband abnehmen, er bekommt das vom Herrn Cohen.« Wir sehen, wie die Worte bitter aus Flashs Mund kommen. Das also war des Deutschen Art zu lachen. Nun erscheint ein anderer Deutscher und verlangt, dass wir die Schuhe in eine bestimmte Ecke stellen. Und wir stellen sie dahin, denn jetzt ist es zu Ende und wir fühlen uns außerhalb der Welt. und es heißt nur noch gehorchen. Einer kommt mit einem Kehrbesen und kehrt alle Schuhe fort, durch die Tür auf einen einzigen Haufen zusammen. Er ist wahnsinnig, er bringt sie ja alle durcheinander, 96 Paar, nachher werden sie nicht mehr zusammenpassen. Die Tür führt ins Freie, ein eiskalter Wind fegt herein, und wir sind nackt und schlingen die Arme über den Leib. Der Wind schlägt die Tür zu, der Deutsche öffnet sie wieder und sieht zu, in Gedanken vertieft, wie wir uns einer hinter dem anderen krümmen, um Schutz vor dem Wind zu finden. Dann geht er und macht die Tür wieder zu. Jetzt kommt der zweite Akt. Vier Männer stürzen mit Rasiermessern, Pinseln und Schermaschinen herein. Sie tragen gestreifte Hosen und Jacken, auf der Brust eine angenähte Nummer. Wir stellen ihnen viele Fragen. Sie aber packen uns und im Handumdrehen sind wir rasiert und geschoren. Was für blödsinnige Gesichter wir ohne Haare haben. Die vier reden in einer Sprache, die nicht von dieser Welt zu sein scheint. Jedenfalls ist es kein Deutsch. Ein bisschen Deutsch verstehe ich. Schließlich geht eine andere Tür auf. Da sind wir jetzt alle eingesperrt, nackt, geschoren, die Füße im Wasser. Es ist ein Duschraum. Wir sind allein. Nach und nach legt sich die Verwunderung und wir fangen an zu reden. Alle fragen und keiner antwortet. Wenn wir uns nackt in einem Duschraum befinden, so bedeutet das, dass wir duschen werden. Und werden wir duschen, so darum, weil sie uns noch nicht umbringen. Aber warum lassen sie uns dann stehen und geben uns nichts zu trinken? Und niemand erteilt uns Auskunft. Und wir haben weder Schuhe noch Kleidung, sondern stehen nackt mit den Füßen im Wasser. Und es ist kalt. Und seit 5 Tagen sind wir unterwegs. Und wir können uns nicht einmal setzen. Planlos gehen wir hin und her und reden. Ein jeder redet mit allen und das macht viel Lärm. Die Tür geht auf und ein Deutscher kommt herein. Der Oberscharführer von vorhin. Er spricht nur kurz. Der Dolmetscher übersetzt. Der Herr Oberscharführer hat gesagt, ihr sollt ruhig sein, weil hier keine Judenschule ist. Man sieht, wie die Worte, diese bösen Worte, die nicht die seinen sind, ihm den Mund verzerren, als spucke er einen ekelhaften Brocken aus. Wir bitten ihn zu fragen, worauf wir denn eigentlich warten und wie lange wir noch hier bleiben werden. Nach unseren Frauen, nach allem soll er fragen. Er aber lehnt ab, sagt, dass er nicht fragen will. Dieser Flash, der sich nur widerwillig dazu versteht, eisige deutsche Sätze ins Italienische zu übersetzen und der sich weigert, unsere Fragen zu verdeutschen, weil er weiß, dass es zwecklos ist, ist ein etwa 50-jähriger deutscher Jude. Im Gesicht hat er eine große Narbe von einer Verwundung, die er sich am Piave geholt hat, im Kampf gegen die Italiener. Ein verschlossener, schweigsamer Mensch, für den ich instinktiv Achtung empfinde, weil ich merke, dass er noch vor uns zu leiden begonnen hat. Der Deutsche geht, und jetzt sind wir still. Obgleich wir uns etwas schämen, so still zu sein, es ist noch Nacht, und wir fragen uns, ob es jemals Tag wird. Wieder geht die Tür auf. Einer in gestreiftem Anzug kommt herein. Er ist nicht wie die anderen, er ist älter, trägt eine Brille, hat ein humaneres Gesicht und ist lange nicht so robust. Er spricht uns an und er spricht Italienisch. Nun wundern wir uns schon über nichts mehr. Uns scheint, als seien wir Zeugen eines verrückten Schauspiels, eines von denen, wo Hexen, Heiliger Geist und Teufel auf der Bühne erscheinen. Er spricht ein schlechtes Italienisch mit starkem ausländischem Akzent. Er hält eine lange Rede, ist sehr höflich und bemüht sich, auf alle unsere Fragen eine Antwort zu geben. Wir sind in Monowitz, nicht weit von Auschwitz in Oberschlesien, eine Gegend, wo sowohl Deutsche als auch Polen leben. Unser Lager ist ein sogenanntes Arbeitslager. Alle Gefangenen, etwa 10.000, arbeiten an der Errichtung einer Gummifabrik, die Buna heißt, und Buna heißt darum auch das Lager. Wir werden Schuhe und Kleidungsstücke erhalten. Nein, nicht unsere eigenen, andere Schuhe und andere Kleidungsstücke, solche wie er sie trägt. Und nackt sind wir jetzt darum, weil nun Dusche und Desinfektion vorgesehen sind. Beides erwartet uns nach dem Wecken, denn ohne Desinfektion kommt man nicht ins Lager. Natürlich hat man zu arbeiten, alle haben hier zu arbeiten. Es gibt verschiedene Arten von Arbeit. Er zum Beispiel ist als Arzt tätig. Er ist ein ungarischer Arzt, der in Italien studiert hat und hier Lagerzahnarzt ist. 4 Jahre lebt er schon im Lager, nicht in diesem, Buna besteht erst seit 1,5 Jahren. Und trotzdem, wir können ja sehen, dass es ihm gut geht und dass er nicht besonders mager ist. Warum ist er im Lager? Ist er Jude wie wir? Nein, erwidert er schlicht, ich bin Krimineller. Wir richten eine Menge Fragen an ihn. Zuweilen lacht er, beantwortet die einen, andere wieder nicht. Man merkt genau, dass er bestimmte Themen vermeidet. Über die Frauen spricht er nicht. Er sagt nur, dass es ihnen gut geht und dass wir sie bald wiedersehen werden, sagt aber nicht wie und nicht wo. Stattdessen erzählt er uns andere, sonderbare, verrückte Dinge. Vielleicht treibt auch er seinen Spott mit uns. Vielleicht ist er irrsinnig. Im Lager wird man doch irrsinnig. Er sagt, dass es alle Sonntage Konzerte und Fußballspiele gibt. Er sagt, dass man Koch werden kann, wenn man gut boxt. Er sagt, dass man für gute Arbeit Prämienscheine erhält, mit denen man sich Tabak und Seife kaufen kann. Er sagt, dass das Wasser wirklich ungenießbar ist und dass dafür täglich Kaffeeersatz ausgegeben wird, den aber im Allgemeinen keiner trinkt, weil die Suppe schon wässrig genug ist, um den Durst zu löschen. Wir bitten ihn, uns irgendetwas Trinkbares zu beschaffen. Aber er sagt, dass er nicht kann, dass er insgeheim gegen das Verbot der SS zu uns gekommen ist, denn wir seien ja noch zu desinfizieren und er müsse gleich wieder gehen. Er sei nur deshalb hier, weil er die Italiener gut leiden könne und weil er, wie er sich ausdrückt, ein bisschen Herz habe. Wir fragen ihn auch, ob es noch andere Italiener im Lager gäbe. Und er meint, dass ein paar da seien, wenige, er wisse nicht wie viele, und sofort wechselt er das Thema. Unterdessen läutet eine Glocke. Er verschwindet augenblicklich und lässt uns betroffen und verwirrt zurück. Einige haben neuen Mut gefasst, ich nicht. Ich muss in einem Fort denken. Dass auch dieser Zahnarzt, dieses unbegreifliche Individuum, sich auf unsere Kosten amüsiert hat. Und kein Wort will ich ihm glauben. Während des Läutens hört man, wie das dunkle Lager wach wird. Unvermittelt schießt heißes Wasser aus den Duschen, herrliche 5 Minuten lang. Aber gleich darauf stürzen 4 Männer herein, vielleicht die Friseure, und treiben uns nass und dampfend, wie wir sind, mit Geschrei und mit Püffen in den angrenzenden eiskalten Raum. Dort schmeißen uns andere schreiende Kerle, ich weiß nicht was, für Lumpen zu und drücken uns ein paar Latschen mit Holzsohle in die Hand. Wir haben gar keine Zeit, etwas zu begreifen, und schon sind wir draußen im eisigen blauen Schnee des frühen Morgens und barfuß und nackt. Mit all den Klamotten in den Händen müssen wir zu einer anderen, etwa 100 Meter entfernten Baracke laufen. Und da erst dürfen wir uns anziehen. Als wir fertig sind, bleibt jeder in seinem Winkel und wir wagen es nicht, einander anzublicken. Es gibt nichts, worin wir uns spiegeln könnten. Und doch haben wir unser Ebenbild vor Augen. Es bietet sich uns in 100 leichenblassen Gesichtern dar, in 100 elenden und schmierigen Gliederpuppen. So sind wir nun in ebensolche Gespenster verwandelt, wie wir sie gestern Abend gesehen haben. Da merken wir zum ersten Mal, dass unsere Sprache keine Worte hat, diese Schmach zu äußern, dies Vernichten eines Menschen. In einem einzigen Augenblick und fast mit prophetischer Intuition enthüllt sich uns die Wahrheit. Wir sind in der Tiefe angekommen. Noch tiefer geht es nicht. Ein noch erbärmlicheres Menschendasein gibt es nicht, ist nicht denkbar. Nichts ist mehr unser. Man hat uns die Kleidung, die Schuhe und selbst die Haare genommen. Sollten wir reden, so wird man uns nicht anhören, und würde man uns auch anhören, so würde man uns nicht verstehen. Auch den Namen wird man uns nehmen. Wollen wir ihn bewahren, so müssen wir in uns selbst die Kraft dazu finden, müssen dafür Sorge tragen, dass über den Namen hinaus etwas von uns verbleibt, von uns, wie wir einmal gewesen sind. Wir wissen, dass man uns hierin nur schwerlich verstehen wird, und es ist gut, dass dem so ist. Doch überlege ein jeder, was für einen Wert, was für eine Bedeutung selbst die geringsten unserer täglichen Gewohnheiten in sich bergen, unsere 100 kleinen Dinge, die auch der armseligste Bettler sein eigen nennt, ein Taschentuch, ein alter Brief, die Fotografie eines lieben Menschen. Diese Dinge sind Teile von uns selbst, sind fast wie Glieder unseres Körpers. Es ist auch in unserer Welt nicht denkbar, dass sie einem genommen werden. Denn gleich würden wir andere dafür finden, andere Dinge, die uns gehören, weil sie unsere Erinnerung erhalten und wecken. Nun denke man sich einen Menschen, den man zusammen mit seinen Lieben, auch sein Heim, seine Gewohnheiten, seine Kleidung und schließlich alles, buchstäblich alles nimmt, was er besitzt. Er wird leer sein, beschränkt auf Leid und Not und verlustig seiner Würde und seines Urteilsvermögens, denn wer alles verloren hat, verliert auch leicht sich selbst. So sehr, dass man leichthin und ohne jede Regung verbindenden Menschentums bestenfalls aufgrund reiner Zweckmäßigkeit über sein Leben und seinen Tod wird entscheiden können. So wird man denn die zweifache Bedeutung des Wortes Vernichtungslager verstehen. Und ebenso, was ich mit der Definition in der Tiefe liegen zum Ausdruck bringen möchte. Häftling. Ich habe gelernt, dass ich ein Häftling bin. Mein Name ist 174.517. Wir wurden getauft und unser Leben lang werden wir das tätowierte Mal auf dem linken Arm tragen. Die Prozedur war kaum schmerzhaft und ging außerordentlich rasch vor sich. Man stellte uns alle der Reihe nach auf und einer nach dem anderen defilierten wir in alphabetischer Namensfolge an einem geschickten Funktionär vorbei, der eine Art Pfriem mit winziger Nadel handhabte. Anscheinend ist dies die eigentliche Initiation. Nur wenn man die Nummer herzeigt, bekommt man Brot und Suppe. Etliche Tage waren nötig und nicht wenige Ohrfeigen und Faustschläge, bis wir uns daran gewöhnten, die Nummer prompt vorzuweisen, so dass die Ausgabe der täglichen Essensration nicht behindert wurde. Wochen und Monate waren nötig, bis wir ihren deutschen Klang im Ohr hatten. Und tagelang, wenn mich die Gewohnheit aus dem freien Leben nach der Uhrzeit auf meinen Arm blicken ließ, erschien mir dafür höhnisch mein neuer Name, die bläulich unter die Haut eingestichelte Nummer. Im Übrigen geht der ganze Eingliederungsprozess in diese für uns neue Ordnung unter grotesken und sarkastischen Vorzeichen vonstatten. Nach der Tätowierungsprozedur sperrt man uns in eine Baracke, in der sonst kein Mensch ist. Die Pritschen sind hergerichtet, aber man untersagt uns strengstens, sie zu berühren, uns darauf zu setzen. So gehen wir sinnlos den halben Tag lang in dem begrenzten Raum, der verfügbar ist, auf und ab, noch gequält vom grausamen Durst der Reise. Dann öffnet sich die Tür und ein Junge in gestreiften Anzug kommt herein. Er macht einen ziemlich anständigen Eindruck, ist klein, mager, blond. Dieser hier spricht Französisch und wir umringen ihn zuhauf, bestürmen ihn mit allen Fragen, die wir bis jetzt vergeblich einander gestellt haben. Doch er redet nicht gern, keiner redet hier gern. Wir sind neu, wir haben nichts und wir wissen nichts. Wozu also Zeit mit uns vergeuden? Nur widerstrebend gibt er uns die Auskunft, dass die anderen zur Arbeit fort sind und am Abend zurückkommen. Er selbst ist heute früh aus der Krankenstation entlassen worden und braucht heute nicht mehr zu arbeiten. Ich frage ihn mit einer Naivität, die mir einige Tage später schon sagenhaft vorkommen wird, ob wir denn wenigstens unsere Zahnbürsten zurückerhalten werden. Darüber lacht er nicht, sondern macht ein ganz verächtliches Gesicht und wirft mir die Worte hin: Vous n'êtes pas à la maison. Und das ist der Kehrreim, den wir uns von allen immer wieder sagen lassen müssen. Ihr seid hier nicht zu Hause, hier ist kein Sanatorium. Hier kommt man nur durch den Kamin raus. Was soll das heißen? Wir werden es später zur Genüge erfahren. In der Tat, durstig wie ich bin, sehe ich vor dem Fenster in Reichweite einen schönen Eiszapfen hängen. Ich öffne das Fenster und mache den Eiszapfen ab. Doch gleich kommt ein großer und kräftiger Kerl, der draußen herumging, und reißt ihn mir mit Gewalt aus der Hand. »Warum?« frage ich in meinem beschränkten Deutsch. »Hier ist kein Warum«, gibt er mir zur Antwort und stößt mich zurück. Die Erklärung hierfür ist grauenhaft und doch einfach. An diesem Ort ist alles verboten. Nicht aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, sondern weil das Lager zu diesem Zweck geschaffen wurde. Stunde um Stunde geht dieser erste, endlos lange Tag der Vorhölle seinem Abschluss entgegen. Als die Sonne in einem Strudel düsterer, blutroter Wolken versinkt, lassen sie uns endlich aus der Baracke hinaus. Ob sie uns zu trinken geben? Nein. Sie stellen uns noch einmal in Reihe und Glied auf und führen uns auf einen großen, freien Platz, der den Mittelpunkt des Lagers darstellt, und lassen uns dort antreten, und wir müssen uns peinlich genau ausrichten. Dann geschieht in der nächsten Stunde nichts mehr. Es scheint, als warte man auf jemanden. Eine Fanfare ertönt neben dem Lagertor. Sie spielt Rosamunde, den wohlbekannten sentimentalen Schlager. Und das kommt uns so eigenartig vor, dass wir einander angrinsen. Wir fühlen uns um eine Spur erleichtert. Vielleicht stellen diese ganzen Zeremonien nichts anderes dar als einen riesenhaften Schwank teutonischer Art. Aber nach Rosamunde bläst die Fanfare noch weiter, spielt einen Marsch nach dem anderen. Und nun erscheinen unsere Kameraden, die in Gruppen von der Arbeit zurückkommen. Sie marschieren in Fünferreihen in einer sonderbaren, unnatürlichen, harten Gangart. Wie steife Gliederpuppen, die nur aus Knochen bestehen. Aber ihr Gleichschritt hält sich streng an den Takt der Fanfare. Wie wir, so treten auch sie in genau festgelegter Ordnung auf dem großen Platz an. Als dann die letzte Gruppe eingetroffen ist, werden wir gezählt und wieder gezählt über eine Stunde lang. Endlose Kontrollen werden vorgenommen, die anscheinend alle bei einem in gestreiftem Anzug zusammenlaufen, der seinerseits einem kleinen Trupp von SS-Leuten in voller Kriegsausrüstung Meldung erstattet. Schließlich, es ist schon dunkel, aber das Lager ist von Lampen und Scheinwerfern hell erleuchtet, vernimmt man den Ruf »Absperre«, worauf sich sämtliche Gruppen in ein heilloses Durcheinander auflösen. Jetzt gehen sie nicht mehr in strammer Haltung und mit herausgedrückter Brust. Alle schleppen sich mit sichtbarer Anstrengung dahin. Ich merke, dass jeder in der Hand oder am Gürtel einen fast waschschüsselgroßen Blechnapf trägt. Auch wir Neuankömmlinge wandern in der Menge umher, suchen eine vertraute Stimme, ein befreundetes Gesicht, einen, der uns geleitet. Gegen die Holzwand einer Baracke gelehnt sitzen zwei Jungen auf der Erde. Sie müssen noch sehr jung sein, höchstens 16 Jahre alt, und beide haben rußbeschmierte Gesichter und Hände. Als wir vorübergehen, spricht mich der eine von ihnen an und richtet auf Deutsch einige Fragen an mich, die ich nicht verstehe. Dann fragt er mich, woher wir kommen. »Italien«, erwidere ich. Und ich möchte selber so vieles von ihm wissen, aber mein deutscher Wortschatz ist sehr beschränkt. Wir wissen sehr bald, dass es drei Kategorien von Lagerbewohnern gibt. Die Kriminellen, die Politischen und die Juden. Alle tragen sie den gestreiften Anzug. Und alle sind sie Häftlinge. Doch die Kriminellen haben neben der Nummer ein grünes Dreieck auf die Jacke genäht. Die Politischen ein rotes Dreieck und die Juden, die bei weitem in der Mehrzahl sind, den rot-gelben Judenstern. Es gibt zwar SS-Leute, aber nur wenige und außerhalb des Lagers. Und man sieht sie verhältnismäßig selten. Unsere eigentlichen Herren sind die grünen Winkel, die frei über uns verfügen können. Dazu noch diejenigen der anderen beiden Kategorien, die ihnen an die Hand gehen. Und das sind nicht wenige. Noch eines lernen wir. Je nach Charakter, mehr oder weniger schnell, nämlich mit »Jawohl« zu antworten, nie zu fragen und immer so zu tun, als habe man verstanden. Und wir wissen den Wert der Nahrungsmittel zu schätzen. Nun kratzen auch wir nach beendetem Essen den Napf sorgsam aus und halten ihn unters Kinn, wenn wir unser Brot verzehren, damit kein Krümel verloren geht. Nun ist es auch uns klar geworden, dass es nicht dasselbe ist, ob man seine Schöpfkelle mit Suppe von oben oder von unten aus dem Kübel bekommt. Und wir können schon aufgrund des unterschiedlichen Fassungsvermögens der verschiedenen Kübel berechnen, welcher Platz in der Essensschlange am erstrebenswertesten ist. Wir lernen, dass man alles brauchen kann. Draht, um sich die Schuhe zu binden, Lumpen, um sich Fußlappen zu machen, Papier, um sich verbotenerweise die Jacke gegen die Kälte auszufüttern. Wir lernen, dass andererseits alles gestohlen werden kann, ja auch unfehlbar gestohlen wird, sobald die Wachsamkeit nachlässt. Und um dem vorzubeugen, müssen wir die Kunst erlernen, mit dem Kopf auf der zusammengebündelten Jacke zu schlafen, die alle unsere Habseligkeiten vom Essgeschirr bis zu den Schuhen enthält. Des Weiteren gibt es eine Fülle von Dingen, die normalerweise ohne Belang sind, hier aber zu Problemen werden. Wenn die Fingernägel nachgewachsen sind, muss man sie kürzen, was nicht anders als mit den Zähnen geschehen kann. Für die Fußnägel sorgt schon das stetige Reiben an den Schuhen. Wenn einem ein Knopf abgeht, muss man ihn sich mit Draht wieder befestigen können. Wenn man in die Latrine oder in den Waschraum geht, muss man immer und überall alles mit sich nehmen. Und während man sich die Augen wäscht, muss man das Kleiderbündel zwischen den Knien halten, weil es sonst in diesem nämlichen Augenblick gestohlen würde. Wenn einem ein Schuh Schmerzen verursacht, muss man abends die Zeremonie des Schuhumtausches mitmachen. Hier wird die Beschlagenheit des Einzelnen auf die Probe gestellt. Denn man muss imstande sein, mit einem Blick einen, nicht ein paar, einen passenden Schuh aus dem unsagbaren Durcheinander auszusuchen, weil nach erfolgter Wahl ein zweiter Tausch nicht mehr erlaubt wird. Man glaube nicht, dass den Schuhen im Lagerleben eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Der Tod beginnt bei den Schuhen. Für die meisten von uns haben sie sich als wahre Marterwerkzeuge erwiesen, weil sie schon nach wenigen Stunden Marsch schmerzende Wunden verursachen, die sich unweigerlich infizieren. Wer davon heimgesucht ist, muss so laufen, als habe er ein Gewicht am Fuß hängen. Daher die eigenartige Gehweise des Gespensterheeres, das allabendlich zur Parade heimkehrt. Er ist überall der Letzte und überall bekommt er Schläge. Er kann nicht davonlaufen, wenn man hinter ihm her ist. Seine Füße schwellen an, und je mehr sie anschwellen, desto unerträglicher wird die Reibung am Holz und am Leinen der Schuhe. So bleibt dann nichts anderes als die Krankenstation. Doch mit dem Befund, dicke Füße in die Krankenstation zu kommen, ist äußerst gefährlich. Denn alle, besonders aber die SS, wissen sehr wohl, dass man dieses Leiden hier nicht loswerden kann. Bei alledem habe ich noch nicht einmal von der Arbeit gesprochen, die ihrerseits aus einem Sammelsurium von Gesetzen, Tabus und Problemen besteht. Wir arbeiten alle, mit Ausnahme der Kranken. Sich krankschreiben zu lassen, erfordert ohnehin schon ein gerüttelt Maß an Kenntnissen und Erfahrung. Jeden Morgen geht es in Marschkolonne vom Lager zur Buna, jeden Abend geht es in Marschkolonne wieder zurück. Für die Arbeit sind wir in rund 200 Kommandos unterteilt, die jeweils 15 bis 150 Mann stark sind und je von einem Kapo befehligt werden. Es gibt gute und schlechte Kommandos. Zum größten Teil sind sie für Transportarbeiten eingesetzt, und das ist hart, besonders im Winter. Und sei es nur darum, weil alles im Freien getan wird. Aber es gibt auch Kommandos von Spezialarbeitern, Elektrikern, Schmieden, Maurern, Schweißern, Mechanikern, Zementarbeitern und so weiter, die einer bestimmten Werkstatt oder einer bestimmten Abteilung der Buna zugeteilt sind und mehr den zivilen Meistern, meistens Deutschen oder Polen, unterstehen. Das trifft natürlich nur für die Arbeitsstunden zu. Für den Rest des Tages werden die Spezialisten, insgesamt nicht mehr als 300 oder 400, nicht anders behandelt als die gewöhnlichen Arbeiter. Für die Aufteilung der Einzelnen auf die verschiedenen Kommandos ist eine besondere Dienststelle des Lagers zuständig, der Arbeitsdienst, der mit der zivilen Direktion der Buna in dauerndem Kontakt steht. Die Entscheidungen des Arbeitsdienstes erfolgen nach unbekannten Gesichtspunkten, oft aber eindeutig aufgrund von Protektion und Bestechung, sodass einer, dem es gelingt, sich Essen zu beschaffen, auch praktisch die Gewähr dafür hat, einen guten Posten in der Buna zu erhalten. Die Zahl der Arbeitsstunden ist je nach Jahreszeit verschieden. Solange es hell ist, wird gearbeitet. Demnach variiert die Arbeitszeit von einem winterlichen Mindestmaß 8 Uhr bis 12 Uhr und 12.30 Uhr bis 16 Uhr bis zu einem sommerlichen Höchstmaß 6.30 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 18 Uhr. Unter gar keinen Umständen dürfen die Häftlinge bei Dunkelheit oder bei dichtem Nebel arbeiten, während auch im Regen oder im Schnee oder im recht häufigen Karpatensturmwind normal gearbeitet wird. Der Grund für das Verbot liegt darin, dass Dunkelheit oder Nebel einen Fluchtversuch begünstigen könnten. Jeder zweite Sonntag ist gewöhnlicher Arbeitstag. An den sogenannten freien Sonntagen wird meistens statt in der Buna an der Instandhaltung des Lagers gearbeitet, sodass es nur ganz selten wirkliche Ruhetage gibt. Nun bin ich also in der Tiefe. Vergangenheit und Zukunft auszulöschen lernt man rasch, wenn die Not drängt. 14 Tage nach meiner Einlieferung habe ich schon den regelrechten Hunger, den chronischen Hunger, den die freien Menschen nicht kennen, der nachts Träume hervorruft und der in allen Gliedern unseres Körpers wohnt. Schon habe ich gelernt, mich nicht bestehlen zu lassen, und sehe ich einen Löffel, einen Bindfaden, einen Knopf herumliegen, den ich mir ungestraft aneignen kann, so stecke ich ihn ein und betrachte ihn mit vollem Recht als mein Eigentum. Schon habe ich auf meinen Fußrücken die schmerzenden Wunden, die nicht heilen werden. Ich schiebe Waggons, ich arbeite mit der Schaufel, ich ermatte im Regen, ich zittere im Wind. Schon ist mein eigener Körper nicht mehr mein. Der Bauch ist gedunsen, die Glieder sind dürr, das Gesicht ist am Morgen verschwollen und am Abend ausgehöhlt. Einige von uns haben eine gelbe Haut, andere eine graue. Sehen wir uns einmal 3 oder 4 Tage lang nicht, erkennen wir uns kaum wieder. Wir Italiener wollten uns jeden Sonntagabend in einem Winkel des Lagers treffen, aber das ließen wir gleich wieder bleiben, denn es war zu traurig, uns nachzuzählen und feststellen zu müssen, dass wir jedes Mal weniger waren und entstellter und erbärmlicher aussahen. Und es war so mühsam, diese wenigen Schritte zu gehen. Und wenn wir uns trafen, so verleitete uns das dazu, dass wir uns erinnerten und nachdachten. Und das tat man besser nicht. Vor 100 Jahren wurde Primo Levi geboren. In den Radiotexten am Donnerstag hörten Sie die ersten Kapitel seines Berichts »Ist das ein Mensch?« über das Vernichtungslager Auschwitz. Gelesen von Hans Krämer. Regie Axel Vostri. Bayerischer Rundfunk 2012.